Deutschlandfunk. Nachtradio. Sie hören im Soundcheck Little Feat und 100 anderer Bands zum Tode des Schlagzeugers Richie Hayward. Am Mikrofon ist Knut Benson. So in etwa begannen eine Zeit lang ihre Konzerte. Sie kamen auf die Bühne, einer nach dem anderen, und sangen dabei Join the Band. Dann waren schließlich alle da und es konnte losgehen. Es ging unglaublich los, immer. Die Rede ist natürlich von Little Feat. 11 Personen immerhin in deren langer Geschichte. Paul Bearer, Sam Clayton, Roy Estrada, Gabe Ford, Craig Fuller, Lowell George, Kenny Gradney, Sean Murphy, Bill Payne, Fred Tackett und eben er, um den es heute geht, Richie Hayward, der Schlagzeuger. Letztlich werden wir Musik von Little Feat hören, obwohl Hayward bei 100 anderen Bands und Interpreten zu hören war. Wir kommen darauf zurück. Hauptberuflich und hauptsächlich war Hayward bei dieser wunderbaren Country, Rhythm and Blues, Boogie, Rock and Roll Band namens Little Feat. 1971, da waren sie noch zu viert. George Payne Estrada Hayward. Mit ein paar Gastmusikern. Ry Cooder zum Beispiel und Sneaky Pete. Little Feet, einfach nur Little Feet, war ihre erste LP gewesen. Und dieser Song, besser gesagt, dieser Doppelsong zeigte die Richtung an. 44 Blues und How Many More Years ineinander gezogen, beides geschrieben von Howlin' Wolf, alter Bluesmusiker, aber 1971 noch lebendig und der Einzige, der aus dem Delta in seinem eigenen Auto hoch nach Chicago gekommen war. Zurück zu dieser ersten Little Feet LP. Das Cover zeigte sie stehend und eingehüllt in dicke Wintermäntel, Schals und Mützen vor einem Wandgemälde in Venice, Kalifornien. Venice im Schnee. Bizarre Texte, superbe Instrumentationen. Auf der LP eine erste Version von Willen. Ansichten des American Way of Life aufgrund des Misserfolgs im Handel. Sie verkauften lediglich 11.000 Exemplare von dieser LP. Nahmen sie so etwas wie diese Songs dieser LP, nahmen sie so etwas nie wieder auf. I've been the one. I've been the one who has been fragile and almost born away by the very thoughts that I feared yesterday. And it must be dust or smoke that's in my eyes. How can I cry about something from someone I won't see? All my friends all say she had her chance. Let's go shoot some pool. You know a fool is just a fool. And I've tried everything that whiskey cures, but the pain endures. And now I'm feeling that pain. I put my pride in my pocket. That's how I've spent my loneliest days. Oh, and it must be dust or smoke that's in my Lowell George und Roy Estrada waren bei den Mothers of Invention gewesen, somit bei Frank Zappa. Der wäre heute 70 Jahre alt geworden. Bill Payne war Texaner aus Waco, der in Los Angeles gelandet war, und Richie Hayward aus Ames, Iowa. 1967 bei einer Band mit dem Namen The Factory, hatte nichts mit Andy Warhol zu tun. Und dann bei Fraternity of Man. Diese Mannesbruderschaft machte Bluesrock, psychedelische Musik und wurde ein wenig bekannt, weil einer ihrer wenigen Songs im Film Easy Rider auftauchte. Das Verb Bogart gibt es natürlich nicht. Damit ist ungefähr gemeint die Zigarette, den Joint, wie Humphrey Bogart im Mundwinkel verglühen zu lassen. Das soll man nicht. Man soll, damit alle was davon haben, die Tüte weitergeben. Don't bogart that joint, beziehungsweise don't bogart me, so heißt das Lied tatsächlich. Die Band also, Fraternity of Man, Schlagzeug Richie Hayward. Mm-hmm. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Roll another one, just like the other one. You've been hanging on to it, and I sure would like a hit. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Fraternity of Man, don't bogart that joint, my friend, ein Country-Song. Richie Hayward wurde im Februar 1946 geboren, in Ames, Iowa, wie bereits gesagt, in der Provinz. Nicht nur in der Provinz, auch im sogenannten US-amerikanischen Kernland, Mittelwesten, Kornfelder, nichts als Kornfelder, flach und öde. Wie Hayward in Los Angeles landete, keine Ahnung. Lowell George kannte er von der gemeinsamen Zeit bei The Factory, und auch das, was damals in Los Angeles sonst passierte, wird er gekannt haben. Die Annäherung von Rock'n'Roll und Country, wie gehört, die Hinwendung der Weißen zum Soul und nach Memphis und New Orleans. Little Feat gründete sich 1969, 1971 die erste, 1972 die zweite LP in der gleichen Besetzung, aber anders. Das erste Cover des Künstlers und Illustrators Neon Park, der Little Feat als Covergestalter begleiten sollte. Eine schaukelnde Torte in weiblicher Gestalt oder andersherum, eine weibliche Gestalt als schaukelnde Torte. Zwischen den Beinen fehlt ein Stück herausgeschnitten, ein Schlitz bis zur Sahnehaube respektive dem Haar. Der Stamm eines Baumes ist ein Pferdefuß, aus dem Hintergrund blickt ein Jüngling in das Bild. Die Musik großartig. Sailing Shoes. Lady in a turban and a cocaine tree. Does it dance so rhythmically? She's crying and singing and having a time. Gee, that and cold. Tree look fine, you gotta put on your sailing shoes. Put on your sailing shoes. Everyone start to cheer when you put on your sailing shoes. Jedediah, he's gotta die. Says he catch a more fish every time. Well, I got a line, you got a pole. Well, I'll meet you at the fishing hole. You gotta put on your sailing shoes. Put on your sailing shoes. Everyone will hear parade when you put on your sailing shoes. Doctor, doctor, well, I feel so bad, yeah. This is the worst day I've ever had. He said, have you this misery a very long time? 'Cause I'll give you a gift, I'll lay it on the line. You gotta put on your der Titelsong der EP. Ein Song war dabei, den Hayward, der Nicht-Songschreiber, zusammen mit Bill Payne geschrieben hatte. Tribeface Boogie. It's a tribe face. dann das Lied, dieses Lied, das zum Signum und zum Stigma der Band werden sollte. Sie spielen dieses Lied heute noch, ironisiert, selbstironisierend, jedoch gleichzeitig immer noch so anrührend, dass man, wäre man nicht schon so alt oder besser, wäre man wieder jung, so anrührend also, dass man weinen möchte. Ein Drogensong. Ein Song, den Lowell George, so die Geschichte, bereits geschrieben hatte, als er noch bei Frank Zappa war. Da der, Frank Zappa, Drogen in der Form ablehnte, sagte er George, er möge doch seine eigene Band gründen. Eine Geschichte darüber hinaus von einem LKW-Fahrer, der von seinem Mädchen träumt. Dallas Alice. Man hört Richie Hayward. Man hört das Schlagzeug gar nicht. Spielt er überhaupt mit? Nicht einmal 3 Minuten lang, der Song. Pedal Steel Guitar, Sneaky Pete Whelan. I've been warped by the rain, driven by the snow. I'm drunk and dirty, don't you know? And I'm still willing. And I was out on the road late at night. I seen my pretty Alice in every headlight. Alice, Dallas Alice. And I've been from Tucson to Tucumcari, to Hatchapeete, to Tonopah, driven every kind of rig that's ever been made. Driven the back road so I wouldn't get way. You give me weed, white sand wine, and you show me a sign, I'll be willing to be moving. I've been kicked by the wind, robbed by the sleet, had my head stoved in, but I'm still on my feet, and I'm still willing. Smuggled some smokes and folks from Mexico, baked by the sun every time I go to Mexico, and I'm still. And I've been from Tucson to Tucumcari, ever been made, driven the back road so I wouldn't get way. And if you give me weed, white sand wine, and you show me a sign, I'll be willing to be. You might say you're Fool Yourself von der LP Dixie Chicken, der dritten LP der Band. Ray Strada, der Bassist, war gegangen, Kenny Gradney als neuer Bassist gekommen, Paul Berea als zweiter Gitarrist und Sam Clayton spielte Congas. Diese sechs sollten bis zum Ende der ersten Dekade der Band zusammenbleiben. In Dixie Chicken, dem Titelsong, verschleppt Hayward den Groove, er fällt fast herunter, Hayward hebt ihn wieder auf. And all the moments, and the bar began to say. Spanish Moon, schwer und schläfrig, bleiern und unbewegbar, Richie Hayward immer auf dem Sprung. Noch ein Song dieser LP, Feats Don't Fail Me Now. Auf dem Cover dieser LP Marilyn Monroe im Auto, ein Modell aus den 30ern. Marilyn Monroe neben George Washington, sie an ihn gelehnt, lächelnd zu ihm herüber. Fahren sie durch die Berge, er konzentriert sich, da es blitzt und donnert. Auf die Straße. Der erste Song dieser LP war Rock'n'Roll Doctor. 2 Degrees in Bebop, a PhD in Swing, he's a master of rhythm, he's a Rock'n'Roll King. Das war doch er, Hayward, der so funky wie kein anderer war. Luftig, wehend, heftige Schläge, lange Pausen. 2 Abschlüsse in Bebop, einen Doctor in Swing, ein Meister des Rhythmus, ein Rock'n'Roll King. Rock'n'Roll Doctor. There was a woman in Georgia, didn't feel just right. She had fever all day and chills at night. Now things got worse, yes, a serious bind. In times like this, it takes a man with a style like getting out of a vine. A doctor of the heart and a doctor of the mind. If you like country with a funky thing, he's a man to me. If you like the sound of champion feet, he can be beat. Thank you. PhD in swing. He's a master of rhythm. He's a rock and roll king. Mm-hmm. You like a country with a boogie beat. He's a man to me. He's a man. Atlanta, gleiche LP. The Last Record Album, 1975. Persons, this and what is it that you need? I said, whoa, I need help so. They said, you got to stop your pleading. Cause no matter what you do, even pray. The blues. I'm so sad to hear the news. Help a wanted, but not enough. You know these times are getting rough. Cause no matter what I do, I even pray. Distance Love von der EP, wie gesagt, The Last Record Album. Ein wegen des Titels Abgesang auf die eigene Band, ein Verweis auf die wichtigen Nichtigkeiten Hollywoods und Los Angeles. Das Cover zeigt eine Stadt, eine Straße voller leuchtender Reklame, aber eine Totenstadt, ausgedörrte Büsche und Kakteen. Im Vordergrund ein Fabelwesen, ein Wolpertinger und der Berg Hollywood ist ein riesiger Gugelhupf. Dann erschienen noch drei EPs. Drei EPs, von denen die erste, Time Loves a Hero, fast eine Jazzrock-LP war. Fast. Paul Bearer hatte einen anderen Stil gewollt, Bill Payne wohl auch. Beide schrieben inzwischen ebenso viele Songs wie der Songschreiber Lowell George, der darüber hinaus Soff und Drogen nahm. Time Loves a Hero ist gegenläufig, gespielt auf einer kleinen Glocke über dem Groove. As a coward, I admire his courageous face. Die letzte LP der Dekade war Down on the Farm 1979, eine schlechte LP. Zerfasert, nicht stilsicher, oberflächlich, keyboardlastig. Und die allerletzte dann, eine Doppel-LP posthum, Hoi Hoi, eine Ansammlung all dessen, was die Band bisher noch nicht veröffentlicht hatte, und ein paar neue Songs dazu, zum Beispiel Bill Payne's Gringo, ein wunderbarer Song. Wir kommen zum Ende der ersten Stunde des Soundchecks Little Feat und 100 andere Bands zum Tode des Schlagzeugers Richie Hayward. Lowell George hatte der Band 1979 komplett den Rücken gekehrt. Er wollte sich ausschließlich seiner Solokarriere widmen. Dazu kam es, wie Sie wissen, nicht mehr. Er starb am 29. Juni 1979 an Hepatitis und starkem Übergewicht. Und er bekam einen Herzinfarkt. Seine Asche wurde ins Meer gestreut. Nach den Nachrichten geht's weiter. Feats don't fail me now. Bis gleich. Go right through the night.